säuft wie ein Schwein, Korn und Wein, Lütte, nur Lütte, und dann Vollgas durch die Mitte. Leber wert, nie gehört, schnüffeln und kiffen, mal probiert doch zu beschissen. Heiner klingt, wenn er trinkt, wie nicht von dieser Welt. Heiner grunzt, wenn er rumst, weil er sich so gefällt. Frisst wie ein Tier, nachts um vier, Pizza, nur Pizza, und dann nonstop Richtung Nizza. Im Bordell kam er schnell, rammeln für Kohle, Whisky, Sekt und dann die Bowle. Heiner klingt, wenn er trinkt, wie nicht von dieser Welt. Heiner grunzt, wenn er rumst, weil er sich so gefällt. Rülpst wie ein Proll, Hacke voll, Biere, nur Biere, und dann kotzen wie die Stiere. Arbeitsamt, unbekannt, Wetten und Zocken, vielleicht ein paar Hühnerbocken. Heiner klingt, wenn er trinkt, wie nicht von dieser Welt. Heiner grunzt, wenn er rumst, weil er sich so gefällt. Quatscht wie ein Hahn, Reeperbahn, Uhren, nur Uhren, und dann wieder mal rumhuren. Daimler Stern sieht man gern, Rolex aus Essen, Kaviar wird stets gefressen. Heiner klingt, wenn er trinkt, wie nicht von dieser Welt. Heiner grunzt, wenn er rumst, weil er sich so gefällt. Grölt wie ein Fan, Kampf und Renn, Asche, nur Asche, und dann senkrecht ab zur Kasse. Neues Haus, Asis raus, Schmiere und Senat, längst eingesackt als Demokrat. Heiner klingt, wenn er trinkt, wie nicht von dieser Welt. Heiner grunzt, wenn er rumst, weil er sich so gefällt. Heiner klingt, wenn er trinkt, wie nicht von dieser Welt. Heiner grunzt, wenn er rumst, weil er sich so gefällt. Oh yeah.